Der Zombie-Nerz, der Zombie-Nerz, es gibt ihn wieder, ist kein Scherz. Naja, fast. Noch ist er immerhin kein Zombie, sondern ein Käfigrückkehrer oder eine Käfigrückkehrerin. Denn Dänemark erlaubt sie wieder, die Nerzzucht, wie die Tagesschau am 4.1.2023 vermeldete. Schließlich stehen seit der großen Purge im November 2020 unzählige Reihenkäfige leer und harren neuer Bewohner. Doch die kommen bald. Breed, cull, repeat. The same procedure as back then. Wir werden es erleben. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 124. Die oft verschobene. Diese Konserve handelt von einer Geocache-Wartungsrunde. Einer der Multicaches meiner Holden sollte Probleme machen, sprich, es wurden Stationen nicht gefunden. Darum entschlossen wir uns kurzerhand, die Stationen abzugehen und soweit findbar einzusammeln. Nach Jahren könnten die Behältnisse gereinigt werden und vielleicht gehörte auch der eine oder andere laminierte Zettel ersetzt. Niemand konnte ahnen, dass sich das Vorhaben zum blanken Horrortrip entwickeln sollte. Doch dazu später. Letzten Freitag trafen sich die drei Köche zum jährlichen Lammragout. Die WeihnachtskonservenhörerInnen erinnern sich und Samstag wurde abgeschmückt. Macht hoch die Tor, die Tür macht weit, der Baum muss raus, es ist soweit. Oder einfach Knut, wie eine nordische Warenhauskette zu werben pflegt. Endlich wieder Platz in der guten Stube und ein guter Grund zu saugen. Vor Weihnachten lohnte das nämlich nicht. So ein Baum von draußen bringt schließlich eine Menge Dreck rein. Und wer weiß, vielleicht wohnen da auch all die Fädenflieger von neulich drin. Hier nun die Audioaufzeichnung der oft verschobenen, aber nicht aufgehobenen zweitgruseligsten Cache-Wartungsrunde desselben Caches. Ich mach mal das Navi an, ne? Ich habe kein Handy mit, also wenn ich ein Foto machen möchte, nehme ich deins. So jetzt zum Beispiel. Danke. Ja, meine Holde hat einen Rucksack mit. Warum ist das so? Du bist halt laut. Oh, okay. Ja, meine Holde hat einen Rucksack mit, denn wir warten heute Das Leben an der Küste, ein Geocache von meiner Holden. Es geht direkt steil bergauf. Wir haben herrlichstes Wetter. Strahlend blauer Himmel. Das Foto davon seht ihr im Blog, also nicht nur vom Himmel. Und 14 Grad bei mir auf der Terrasse. Unten im Tal, im Sülztal, 7 Grad und reif auf den Wiesen. Und das Ganze am Sonntag, den 13.11.2022. So, wir sind oben auf dem ersten Hügel am Ende der Teerstraße und ich bekomme halbwegs wieder Luft. Ja, irgendwie anstrengend. Die Runde ist auch heute etwas kleiner als sonst, aber man hat hier herrliche Ausblicke. So als kleine Geocache-Runde grundsätzlich zu empfehlen mit einer kleinen Wanderung. Wie viele Schritte das werden, weiß ich ja nicht. Ich bin jetzt bei 2000, sagen wir mal 200, 300, wie viel werden wir hier rauf haben? 400? Also knapp 600. Also starten wir mal bei 1400 und gucken, wo wir am Schluss sind. Wie gesagt, herrliches Wetter und von den Temperaturen her für einen November eher bedenklich warm. Diese Art Holzhaus? Nein. Es kommt mir auch neu vor. Wir schauen gerade an den Waldrand. Da liegt eine ganze Menge Holz und da hat möglicherweise auch jemand eine Hütte errichtet. Sieht jedenfalls nach so einer Holzbude mit Veranda aus. Vielleicht ein Jagdhaus, keine Ahnung. Könnte man irgendwann mal hingehen, aber da im Moment kein direkter Weg dorthin geht, lasse ich das heute mal. Rechter Hand gehen Raben auf der Wiese spazieren. Vor uns auf den Weiden sind Pferde. Recht idyllisch hier. Klar, ich kenne die Gegend. Wir waren hier ja nur schon öfter. Aber das letzte Mal dürfte ein paar Jahre zurückliegen, ne? Ja, gut. Die letzten Jahre hier wegen ganz Corona und so waren wir nicht hier. Das könnten 3 Jahre sein, 2, 3 Jahre nach der letzten Wartung. Warum sonst sollte man auch hier hingehen? So, ich habe einen Pulli an, also ein Sweatshirt. Das ist so eher meh, direkt in der Sonne. Zumal ich hier auch noch eine Weste drüber trage. Es ist 20 nach 10. Der Mond steht am Himmel. Es ist heute einfach ein super Tag irgendwie. Es soll allerdings regnen laut meines Wetteranzeigers. Hier ist im Moment eine ganze Menge Silo, also Siloballen gelagert. Das riecht mal ganz ordentlich. Und die Pferde scheinen in freudiger Erwartung zu sein. Theoretisch hätte hier Station 1 sein müssen. Hier ist doch sowas wie Station 1. Man hat die Bank auf die Wiese gestellt und die eigentliche Plakette, die früher mal dran war für Station 1, die ist derzeit nicht vorhanden. Hatten wir eigentlich die Station 1 irgendwie mal geändert? Nein, wir haben die Rechenaufgabe. Dem haben sie hier den halben Bauch rasiert. Guckt erst mal an. Arme Pferd. Warum rasiert man einem Pferd den Bauch? Wegen Stichen oder Milben? Ja, hier hat sich eine ganze Menge getan. Auch da drüben auf dem Bauernhof sind eine ganze Menge Pferdehänger, so wie es aussieht. Also in Sachen Pferden tut sich ja hier viel. Ich gebe dir mal dein Handy wieder. Danke. Das Übliche, kaum geht man spazieren, Nachricht von Sam. Nein, es ist nicht Sam. Wir sind hier nicht bei den Tuckerhackern und auch nicht in einem lustigen Film mit Patrick Swayze, aber das ist schon immer recht nervig. Boah, ich habe hier überall Spinnweben dran. Als hätten hier tausende von Spinnen irgendwelche Hinterlassenschaften über den Weg gelassen. Das ist auch so ein Satz, ne? Hinterlassenschaften über den Weg gelassen. Ja. Ich und meine Sprachkompetenz. Ihr merkt schon, dass in letzter Zeit das Thema Geocaching wesentlich stärker in diesen Podcast Einzug gehalten hat als vorher. Oder um es zu sagen, wesentlich stärker als zuletzt. Hier ist schon wieder so ein Spinnwebending drüber. Ich habe die ganze Zeit Spinnweben über dem Arm. Hier sind überall, kommen hier diese, als hätten hier die Spinnen auf dem... Ja, ne? Ist der Hammer. Das ist ja Wahnsinn. Ich bin hier voll mit diesem Zeug. Spinnweben ohne Ende. Moin. Und die sind lang. Echt, ey, guck dir das mal an, was hier Dinger wehen. Das ist ja... Ich gehe mal hier drüben auf der Seite. Das ist der Herr. Kann ich mal haben, kurz? Das Handy. Nicht weitergehen, bitte. Guck das mal an hier. So eine richtige Schlaufe. Ey, alles voller Spinnen. Das ist ja der Hammer. Habe ich ja noch nie gesehen. Also ich habe hier, das war wohl auch die Spinne. Wir haben hier rechts und links des Weges einen Zaun, eine Litze jeweils, damit die Pferde nicht abhauen können. Und offensichtlich haben hier Spinnen oder irgendetwas ihre Spinnweben hier komplett, guck dir das an, komplett hier rüber gelassen. Das ist hier eine sehr strange Gegend überhaupt. Weil, bin ich da voll? Klar. Hier unten. Ja, nee, wir hatten ja einmal den Fall, da sind wir, oh, jetzt habe ich die auch noch im Gesicht. Wir hatten ja einmal den Fall, da sind wir hier spazieren gegangen, da war alles voll mit so schwarzen Käfern. Horrormäßig. Die ganze Wiese, die Zäune, die Schilder, alles voll. Man musste aufpassen, dass die einem nicht in den Mund flogen überall hin. Das war echt strange. Ja, und jetzt hier diese, was sind das hier, Alpakas oder was? Na? Hallo. Du? Ja, dann guck mal. Hallo. Sehr schön. Bleibst du mal stehen? Nichts machen? Ich wollte mal das. Ja, so kaut ein Alpaka. Das hört noch nicht auf mit diesen Spinnenweben. Moin. Moin. Nee, ich hab nix für dich. Tut mir ja leid. Ich bin noch nicht dein Freund. Pferd. Wahrscheinlich kämen wir zusammen, wenn du auf dem Teller lägst, aber so, aber auch hier, ne? Ist das hier der Spinnenwald oder was? Ist ja nichts für Leute mit Arachnophobie. Ich habe das ganze Gesicht voll von dieser Scheiße. Schön ist anders. So, mal gucken, hier muss ja die Station 2 sein. Ja, 41 Meter. Oh. Ja, macht keinen Spaß. Ich bin hier komplett voll mit dieser Scheiße. So Indiana Jones mäßig. Ja, guck dir das mal an. Ich das hier so ein bisschen über die Finger rolle. Ja, wir gehen nach vorne irgendwo rein. Bin ich froh, dass ich eine Brille trage. Denken auch alle Leute, wenn wir mit erhobenen Händen gehen, dass hier irgendein Trottel mit einer Knarre um uns rumläuft. Aber nee. Es ist so widerlich. Ich revidiere mich, ehrlich. Was eine Scheiße. Gehst du da echt durch? Voll Zeckenhausen. 46 zurück. Da ist die Spinne. Ist ja widerlich. Echt. Leute. Bah. Das ist echt nicht normal. Und das Schlimme ist, du gehst daher und zerreißt diese Millionen von Spinnenfäden, die hier über den Weg gehen. Und dann gehst du zurück und jetzt sind schon wieder neue da. Was hier für eine Piekse? Andi bricht durch die Waldgrenze. Hast du? So. Dann wollen wir mal gucken. Ja, ich habe die dumpfe Befürchtung, das ist in einem abgeholzten Teil. Kann ja sein. 15. Vielleicht. Er sagt 12, könnte passen. Zettel, nehmen wir mit. Sieht feucht aus, könnte man mal schick machen. Na gut. Warte, ich gehe mal weg. Ich gehe davon aus, dass er entweder da oder da gelegen hat, also ein bisschen erhöht an einem Baum. Nee, aber wir können es ja, wenn wir ihn wieder auslegen, einen neuen Ersatzmikro machen, dann nehmen wir die einfach mit und da, wo wir sie brauchen können, da legen wir sie und ansonsten hat sich das. Na gut. Ja, als wir das letzte Mal hier waren, war der Baum noch nicht abgesägt. Da war er noch da. Aber dadurch, dass jetzt hier der Wald fehlt, ist die Koordinate recht genau. Was ist das hier? Schule. Kindergarten. Nee, das war an einem Ballon dran. Aber wir fliegen aus. Kita-Abschluss 2022. Steht aber nicht von wem. Das nehme ich mal mit raus. Auf dem Weg. Da war ja eine Bank. Na, ich glaube, hier bin ich reingegangen. Ohne viel Tamtam. Ramtatam. Ja, mir ist halt auch zu warm, aber das ist echt Irrsinn. Jetzt hätte ich gerne so Stöcklerstöcke, weißt du? Und das hört noch nicht auf. Wenn das hier den ganzen Wald so geht, ne? Guck mal, ich bin hier fast komplett eingesponnen. Und hier im Gesicht und über der Nase. Das nervt am meisten. Das kitzelt ja auch überall. Die Scheiße. Ich brauche einen Stock. Einen langen Stock. Müsste es mich gleich mal entwirren. Die Frage ist ja, wo kommen die alle her? Also ich weiß noch damals, dieses eine Mal, könnte jetzt besser werden. Ja. Ja, der ganze Weg ist voll davon. Man sieht, nee, der ganze Weg, auch da unten, voll von dem Zeug gleich. Guten Tag. Was war das denn jetzt? Irgendwas war da, ein Tier, erschreckt. Wahrscheinlich eine von den Spinnen. Von den Spinnen. Ja, das war jetzt echt widerlich. Also ich erinnere mich noch, in dem einen Wald, wo diese ganzen, Raupen sich runtergelassen haben, weißt du? Aber ich weiß nicht, ob das hier das Raupenzeug oder ob das hier Spinnenzeug ist. Dass es den auch noch gibt, ist ja interessant. Aber da die das jetzt vorher noch nicht hatten, gehe ich davon aus, hört das jetzt auf. Der Wald ist weg. Kannst du mich dann mal ein wenig entwirren? Einfach rüberreiben. Das wird ja... Wie geht? Wenn man die miteinander verreibt, dann kleben die aneinander und dann... Dir das an. Schlimmes im Gesicht. Das geht mir meist noch. Ja, vor allen Dingen, wenn das dann schon so ein bisschen so, wenn das so ein bisschen verknorpelt ist oder so, dann sind das so dicke Stellen. Und wenn du dann rüber reibst, denkst du, das ist ein Tier, aber ist ja gar keins. Boah, ist das eine Sauerei, ehrlich. Toll, die Horrorfolge. Dabei ist ja Halloween vorbei. Das müsste man mal machen. Da die Leute zu Halloween durch, da wäre direkt alles klar gewesen. Mann. Aber wo wir auf jeden Fall gucken müssen, ist, dass da jetzt nicht irgendwelche Raupen dranhängen, weil die machen dir Flecken in die Sitze, wenn du die zermatscht. So, Station 3. Mal eben anpeilen. Ja, grundsätzlich weiß ich das auch. Aber wenn ich das Holz da sehe, sind keine Raupen. Es sind lauter kleine Spinnen. Bist du da näher? Also ich habe von hier 20 Meter. Ich hätte gedacht, hier, wo der Ine ist. Das könnte sein. Also von hier komme ich nicht durch. Ich komme mal von dir. Nee. 14. 8 Meter. Ja, da der. Mit dem Ilex da, aber da finde ich auch wieder weg. Nee, stimmt nicht. Eher hier so. Oder da der Dicke. Das könnte sein. Ich glaube, der hier ist es. Da liegt eine Wurzel vor. Das müsste es sein. Tipp ich mal. Also. So, also Station 3 war auch da. Ich glaube, ich bin allergisch gegen dieses. Nee, gegen dieses Seidenzeug. Ich krieg Jucker in den Arm. Gegen dieses Spinnwebengeschiss. Es ist nicht sehr prickelnd. Dorn in der Hose auch nicht nett. Na gut. Also haben wir die Station 3 auch. Und das koordinatentechnisch da, wo sie auch hingehört. Kommen wir zu Station 4. 250 Meter ungefähr. Auf bald an Station 4. Ich schwitze wie ein Tier. Stier. Auf jeden Fall hier. Vielleicht sollte man den Cache vom Leben an der Küste in Spinnwebenwald umtaufen. Oder so ein Arachnophobiker-Lab-Cache legen. Der Enthusiasmus vom Weganfang ist gewichen. Die Wege sind voll mit Pferdedung. Guckst du runter, siehst du die Spinnweben nicht. Guckst auf die Spinnweben, trittst du in Dung. Also es ist kompliziert. Meine Holde hat ja Glück, dass ich vorher hergehe. Da reiße ich doch einiges von diesen Spinnenstrippen ab. Da hat sie es dann einfacher. Ja? Wo ist ein Muggels? Rechts, da warte ich. Hast du? Ranke. Vorsicht, ich bin gestolpert fast. Ja, auch Station 4 ließ sich unproblematisch finden, wie man hört. Dann geht's weiter zur Station 5. Muggel. Moin. Ein Pulk-Radfahrer. Moin. Moin. Ah, kommen noch mehr? Ja. Moin. Bei Einfeld haben wir eigentlich den Cash hier schon gemacht. Oder wird der neu gemacht? Der hier noch ist. Also ich habe hier keinen direkt frischen drauf, außer der Bräun, der da unten irgendwie so schräg da runter. Aussicht. Ja. Haben wir den schon mal? Nee. Den haben wir noch nicht, den könnte man mitnehmen. Weil der wurde gestern mitgenommen. Ja, da kann man da hinten schräg runtergehen, dann wieder hoch. Das ginge. Aber ich denke, wir machen jetzt erst Station, mal gucken, 5. Mhm. Dann Final, dann schöne Aussicht und dann zurück zum Auto, weil. Ja. Oder wir gehen von 5 dahin. Da muss ich jetzt mal gucken. Der liegt ja da oben, ne? Also man kann den mitnehmen, aber dann müssen wir ein Stückchen zurück. Gleich auf dem Weg zum Final, aber das ist ja kein Problem. Dann kommen wir nachher unten raus, müssen den Weg zurückgehen, räumen das Feld von hinten auf. Das heißt Final, Station 5 und dann gehen wir wieder zum Auto. Dann könnte das auch mit den Schritten besser passen, weil im Moment sind wir bei 4,9. Bei mir ist 4,9. Also abzüglich die... Wirklich der Spaziergang sind 3,5. Ich kann hier wirklich Spaziergang gucken. Gut, dann... Das Pfützen, ja, ne? Mhm. Ja, das ist Leng da. Das ist auch ein schönes Bild. Gib mal bitte einen Knipsomaten. Bedankt. Schöne Aussicht ist dann da. Haben wir denn einen Stift mit? Das heißt ja nichts. Ja. Wann haben wir den das letzte Mal verwendet? Da kann so ein Stift auch schon mal verstorben sein. Ich hab den Rucksack noch mit dem Wasser gehabt. September. Können wir jetzt noch laufen? Wow. Ja dann. Schöne Aussicht. Lass mal eben gucken. Von der Logik her. Da hoch. Dann macht die Straße eine Welle. Dann kommt von oben einer rüber. Also im Endeffekt da an dem Knick. Von den Lorbeeren? Und die haben den gestern nicht gefunden? Die sind dann abgebrochen, weil es zu dunkel war. Ach so. Wir haben 3 nicht gefunden. Und dann habe ich denen die Kurs vom 4 gegeben, weil mehr konnte ich unterwegs nicht machen. Und, dann haben sie 4, 5 gefunden, aber dann haben sie den Feine halt abgebrochen, weil sie hatten dann noch gefragt wegen der Zahl für 3 für B. Und bis ich das nachgucken konnte zu Hause, was zu tun, dann haben sie den Feine ab. Hier hängt auch so eine bescheuerte. Kann ich mal die... Ja. Nee, ist nur so ein Glas. Ja, trotzdem Mumpitz. Was ein geiles Wetter. Ja. Und die Farben. Und der Mond. Das sind immer so die Momente, wo mir so ein gut erzogener Hund, der neben mir herläuft, geht. Und dann denke ich daran, bis der Hund mal so gut erzogen werden sein könnte. Nee, da fehlt mir doch. Ist uns eben der Typ da mit den Krücken nicht entgegengekommen? Ja. Der wirkt schneller als wir. Ich glaube, wenn der gerade nicht gesehen wird, dann tut er seine Krücken weg und joggt. So in jeder Hand eine und dann so jogg, jogg, jogg und dann kommen wieder welche und dann so einen auf leidend. Oder Nordic Walking. Ja. Mit diesen Gehstützen ist Nordic Walken ja eher so, Ja, die kannst du ja umgreifen. Ja, aber nicht schön, oder? Du weißt doch, wie scheiße sich da dieser dreieckige Griff hinten für die Stütze anfühlt. Aber Joggen mit den Dingern in der Hand ist auch beschissen. Ach, machen Speerwürfer dauernd. Ja, guck mal, der hat die dunklen Dinger drauf, wie wir die auch haben. Vielleicht hat der auch schon Wechselrichter. Die kleinen Hütte auch. Wie geht denn da der Strom her? Hat er da eine Verbindung oder hat er da ein eigenes System? Von der Hütte? Mhm. Vielleicht hat er einen eigenen Wechselrichter dran. Keine Ahnung. Ja, und ich finde hier diese ganzen Spinnenweben schon wieder recht unangenehm. Und hier ist nirgendwo Wald. Ja, aber du hast auf der rechten und auf der linken Seite Ansatzpunkte. Das hattest du eben nicht. Ja, aber weißt du, so eine Spinne muss ja irgendwo sein. Und dann macht die sich irgendwo fest und dann lässt die sich treiben. Aber wo war denn dieses Spinnennest, was sich hier über hunderte von Metern seitlich an diesem Zaun festgemacht hat? Oder haben die sich hier hunderte, aber guck mal, da auch mitten auf der Wiese. Ja. Als würden die aus dem Himmel kommen. Die fliegen. Ne? Hier diese, die fliegen hier durch die Luft. So voll durch die Thermik. Das ist ja der Hammer. Also Neuigkeiten, die kommen nicht aus dem Wald. Möglicherweise auch nicht aus diesem Wald, vielleicht aus einem anderen Wald, keine Ahnung. Aber man hat hier jetzt gegen die Sonne einen wunderbaren Blick über Weiden. Und über den Weiden in der Luft sind diese Spinnenweben und werden, ja, weil sie so leicht sind, getrieben. Und sobald die irgendwo hängen bleiben, dann bleiben sie halt hängen. Wir müssen die Straße nehmen. Kommen wir hier, sind das Galloways? Da können wir fast. Möglich. Moin. Oh, guck mal, der hat einen Goldring in der Nase. Der ist bestimmt Messing. Da oben ist der Campingplatz, den wir von uns aus immer mal sehen. Da bin ich froh, dass ich gestern beim Friseur war. Da kriege ich den Driss schneller aus dem Kopf raus. Nachher nisten sich dann in dieser Wolle, die davor. Naja, aber war schon ordentlich. Ich habe ihm dann frohes Fest und einen guten Rutsch gewünscht. Weil ich glaube, dieses Jahr gehe ich nicht mehr zum Friseur. Ja, ich muss einen haben für Januar, ne? Wegen der Krone. Ich glaube, ich war schon, aber ich weiß gar nicht, ob ich mein Büchlein mit hatte. Also, ich weiß ja nicht, weißt du, wenn. Oh, guck dir das an hier. Und da sitzt auch eine Spinne. Und da auch. Überall auf diesen Dingern hier. Ich war jetzt nur so oft beim Zahnarzt. Und das kann man ja dann wohl Kontrolle nennen, ne? Ja, vor allen Dingen so viel, wie die mir die Fresse geröntgt haben jetzt, dieses Jahr. Also wenn sie dann nicht wissen, was bei mir im Mund abgeht, dann wissen die nichts. Aber dann könnten sie auch einen Job wechseln. Aber dann ist bei der Kasse garantiert irgend so ein Korinthenkacker, der dann sagt, als Kontrolle. So, da ist eine Bank, die ich eben meinte. 55 Meter kommt auch ungefähr hin. Dann gehe ich mal davon aus, die ist das. Ob und was jetzt an dieser Aussicht schön ist? Nun ja, wir können von hier aus unseren Fernsehturm sehen, also den ehemaligen von Lindler, da wo jetzt eigentlich nur noch Telefon dran klebt. Und von da schauen wir auch immer hier rüber auf diesen Campingplatz. Wie ich sagte, Oberbüschem. Gibst du mir mal den Knipsomaten, bitte schön, Dankeschön. Ich mache dann mal ein Bild von hier. Nicht von der Aussicht, sondern mal so Richtung von uns, Fernsehtürmchen und so. Findest du was? Na, kann ich mich mit der Hose echt hier hinsetzen, ne? Scheißegal, wenn die jetzt noch dreckig wird. Drei Stück bitte. Nimm den mittleren. Nein, ich hab jetzt den Innen, weil das müsste der sein, den wir geschenkt bekommen haben. Auf der Brücke, der Innen. Guck jetzt mal gegen die Sonne, ob die Kamera das schafft, das so detailgetreu. Guck dir das an. Wie hier diese, das ist Wahnsinn. Ich glaube, das kann die gar nicht so aufnehmen. Aber wie diese Spinnweben hier in der Sonne schillern. Schreibt nicht. So, dann können wir jetzt ja wieder Back to Plan gehen, genau. Station 5. Ich könnte noch eben hier die Handschuhe von der Jacke holen. Die habe ich nämlich netterweise mit eingerollt. Aber ja, das ist weit ja was? Wir gehen jetzt darüber und dann gehen wir nach da und dann gehen wir da zurück. Interessant, dass die hier eine Wetterstation haben. So weit ab von jeglichem Haus und allem. Die das über Funk macht. Das sind ja nur Äpfel, ja? Mini-Äpfel. Kleine Mini-Äpfel. Nee. Echt? Da oben im Norden hast du diese ekligen Gewittertierchen. Und hier hast du die Sommerspinnen, Novemberspinnen, ehrlich, oder Schönwetterspinnen. Elektrozaun und feuchtes Gras. Da hört man, dass man besser nicht dran packt. Guck mal, ein Auto aus Traunstein und 1 Million Pferdehänger. Steht noch der Meer von gestern. Ich hasse die optimalen Wege nicht. Je besser der Weg, desto weniger muss ich putzen. Hier alles voll mit diesem. Hallo. Moin. Das Ganze hat echt was von so einem Horrorfilm. Könnte man ja machen. Macht man nur ein bisschen die eigentlichen Spinnweben ganz klein bisschen dicker und die Spinnen nicht so 3 bis 5 Millimeter, sondern so 10 Zentimeter. Und dann kommen dann diese dicken, fetten, schwarzen Witwen oder was du hast, so durch die Luft geflogen. Und wenn die dann auf Leuten landen, dann legen die da ein Ei rein oder so. Und dann wachsen neue Spinnen in den Leuten wie diese Dasselfliegen oder so. Boah, ist das hier kalt. Ey, du kommst hier aus der... das ist Tau, aber... Du kommst hier aus der Sonne, so richtig so, oh, 14 Grad, Knaller, 16. Und dann kommst du hier in diesen Schatten, hier unten in dieser Senke, der tiefste Punkt. Und ich tippe mal, hier sind 7 Grad. Wir gehen jetzt den Weg quasi hinter den Leuten her, weil das ist der Weg da oben. Der, ja, wieder Haufen. Moin. Moin. Morgen. Ist der falsche Weg? Ja, wir hätten nach unten gehen müssen. Doch, ich bin laut Navi daneben. Aber ob da ein Weg geht, das ist die Frage. Aber das kann sein, dass wir Riesen. Nein, ja, weil so steil kann ich mich nicht dran erinnern. Nee, es kam hinten, am Anfang ging es ein bisschen runter, aber dann ging es eigentlich relativ flach. Ja, aber wenn du an den Kinder wieder hoch musst, kann ich das verlegen. Wir checken das mal. Ich hoffe, ich irre mich, aber hier laufe ich neben dem Weg und das sollte bei dem Navi eigentlich nicht so sein. Mich hat nur gewundert, dass hier diese Karre auf dem Weg steht. Ich dachte, das wäre dann Zugang zu Wiesen. Aber das sieht logischer aus. Es hat mich irritiert, dass hier diese Karre steht. Feucht und zugewachsen ist auch nicht nett. Also hier hätte ich im Sommer auch nicht hergehen wollen. Aber hier sind wir richtig. So, final wären jetzt 74 Meter. Aber Station 5 sind noch um die 200 und... Ja, das sehe ich auch so. Hier liegen Bäume über dem Weg. Hier saut man sich ordentlich ein, wenn man da dran kommt. Ach du Scheiße. Ja, das fehlt natürlich. Tja, jetzt wird's schwierig. Jetzt habe ich mich eingesaut. Das ist rutschig wie die Sau. Geh da nicht mit den Füßen drauf. Hier hat das Martyrium ein Ende. Nein. Aber da ist der Hochsitz. Hier hängt der Eimer. Und das hat er zum Einjustieren des Zielfernrohrs. Das heißt, da weiß er, wie weit er weg ist. Ich meine, hier irgendwo war das. Wenn ich irre, von der Hand, da ist er. Steht frei drin. Ja, hatten wir gesagt, dass... Ja. Ja gut, hier geht sonst keiner gucken. Dann Final. Nee. Das ist eine Futterstelle. Das ist hier rieselt Mais runter. Und dann kommen die Viecher hier hin. Damit lockt er sie an. Und dann kann er schießen. Na nett. Dann nochmal zurück. Scheiß Bäume. Ja, dann müssen wir hier definitiv, wenn wir wieder freischalten, mal einen Hinweis machen wegen nicht in der Dämmerung, wegen Jagd. Also ich gehe schwer davon aus, dass aufgrund der jetzigen Temperaturen, ne, weil hier wird es gar nicht richtig kalt, das Angebot fürs Fressen ist die ganze Zeit da. Die werfen hier dreimal im Jahr, die Schweine. Das ist mal ganz easy und die kriegen da auch sehr viel durch. Also, ja. Danke, dass du das Navi mitgenommen hast. Warum? Alleine habe ich ja nichts gefunden. Sieht so anders aus. Ja, aber hier sind wir eben hergegangen. Hier ist auch die Feder, auf der ich gerade rumtrampel. Das erinnert mich an das eine Mal, wo ich mit dem Sven unterwegs war. Und da kam ich auch gerade so rüber. Und der ist ja noch einen Tacken kleiner als du. Und der im Schritt hatte also dann, als er auf dem Ding saß, so die Füße auf Kastenhöhe baumeln. Zum Glück bin ich ja noch ein Hauch gelenkig, wenn auch kurzatmig. Ich müsste da rüber gehen, aber dicker alter Mann krabbelt über Baumstämme. Sportliche junge Frau auch. Aber hier unten in der Senke ist das schon extrem kühl. Das heißt ja nicht umsonst, ne? Wenn man irgendwie Outdoor was macht, man soll nicht ganz unten in die Senke, wo eventuell das Wasser ist, sondern lieber ein Stück hoch, weil sich hier unten die ganze kalte Luft sammelt. Also ganz oben auch nicht. Bitte? Ganz oben sollst du ja auch. Nein. Ein bisschen erhöht, aber so. Aber das hier ist eben exakt das Beispiel. Warum ist hier so viel, ist da ein Nest oder was? Weil da in dem Bereich war sehr viel Vogelkot. Also laut meinem Navi habe ich die Funktion gefunden mit den Wegpunkten, dass ich die auf dem eigenen Kaschbei-CGO da finden konnte. Die kannte ich bislang noch nicht, diese Funktion. Ja, ist doch schön. Und da war ich bei 2 Metern an diesem... Ja, aber dann musstest du dich ja bei CGO mit deinem Account anmelden. Ich CGO Geocaching.com. Ah, okay. Nee, es geht. Das hätte mich ja gewundert. Nein. Vertan, sprach der Hand. Ja, dann tragen wir die Dose einfach von Hand, mein Gott. Jetzt nur noch ein paar Meter, bevor du jetzt alles voll saust. Ja, ich sehe die hier, die ist ja nicht so dreckig. Ja, Qualitätscaches eben. Wenn sie keiner sucht, warum soll es denn dann weg sein? Wenn Schulefanten sind, im März an Station 2 gescheitert. Dann würde die schon nicht gefunden. Und dann DNF gelockt. Aber die Koordinaten waren genau. So. Ja, dann können wir ja heute mal deaktivieren und schreibt bei dem Deaktivieren rein, alles eingesammelt, wird überarbeitet, damit nicht einer gucken geht, so, vielleicht ist es ja doch da. Ist auch voll witzig, ne? Die Achse hier unter diesem Fahrzeug, die muss mal von einem kleinen LKW oder irgendwas gekommen sein, weil das ist ein Hinterradachsdifferential. Und die einfach nur so als Achse einzubauen, naja, why not, mit Federn. Siehst du, und da vorne ist der Ansatz von einer Kardanwelle. Na, das hab ich ja gesehen. Ja, ich glaube ich auch. Und wenn nicht ganz, dann sind wir bald dabei. 8,3 vom Spaziergang allein. Ja. Ah, ich bin jetzt bei 9,4. Das sind jetzt noch ein paar Meter bis zum Auto und dann klappt das schon. Ja, danke. Selbstverständlich. Hätte ich auch ein Problem, wenn ich auf der Wiese stehe und habe die ganze Zeit Spinnenweben in Nüstern. schön diese Augenschutz haben und fliegen. Ja, ich finde das sowieso so hart, wenn die diesen Augenschutz haben. Ne? Ja. Das sind ja diese Gitter, diese großen. Ne? Dann sehen die selber aus wie Stubenfliegen. Ne? Ja. Puck die Stubenfliege jetzt als Pferd. Das ist vielleicht so ein bisschen dieses Steampunk für Pferde. Es wäre viel einfacher, so einem Pferd, so ein Ding wie hier. Erinnerst du dich noch an den Film Running Man? Ganz dunkel, da habe ich ja hin zu Ende gesehen. Ja, da kämpft doch der Arnie dann gegen diese komischen Typen in dieser Arena. Ja. Genau, und dann ist ja dieser eine Typ da, der so Mr. Elektro oder so, keine Ahnung, wie der heißt, ne? Also der die ganzen Glühbirnen um sich rum hat. Jetzt könnte man dem Pferd doch so einen Anzug anziehen. Weißt du, wie früher diese Mückenkiller waren, weißt du, diese, genau, genau, Britzel. Setzt sich so ein Vieh da drauf, so eine Pferdebremse, Britzel. Ja, und dann britzeln die alle weg. Würde auch den Menschen in der Umgebung helfen. Ja, wenn die Pferde dann direkt das Viehzeug da ansaugen, weil ich glaube, diese Pferdebremsen und so, die befruchten jetzt nicht wirklich Bäume. Ich meine, das könnte jetzt sein, dass das Nahrung für Vögel ist, aber keine Ahnung, wozu die sonst gut sind. Also da wäre Britzel schon in Ordnung. Und dann braucht sich das Pferd zum Aufladen nur noch ganz nah an Weidezaun stellen. Und zack, wird der Akku wieder aufgeladen. Dann kannst du die Dinger direkt wieder wegbritzeln. Sollte ich vielleicht mal als Patent anmelden. Dumm ist natürlich, wenn dann die Reitertrine es nicht geregelt kriegt, darüber nachzudenken, dass es vielleicht gerade schlecht ist, sich auf das Pferd zu setzen. Oder irgendwelche anderen kommen und sagen, oh, ich muss jetzt mal streicheln, Britzel. Das muss ja nicht voll komplett sein. Meinst du nur um die Augen rum oder was? Ja, nee, du kannst ja den Rücken und alles schon, aber so den Hals kann man ja ein bisschen. Also wenn man nur 50% der 50% Abdeckung eliminiert dadurch. Ich finde das geil. Sehr viel geholfen. Das klingt so ein bisschen wie Vodafone oder hier irgendein Telekommunikationsanbieter. Ja. Nennen wir die anderen auch. O2, Telekom, Telefon 1 und 1, so, also damit alle genannt sind. Es klingt so ein bisschen wie 50% Netzabdeckung, also 50% Pferdabdeckung. Genau. Blöd ist, wenn es dann regnet, das Pferd einen Kurzschluss hat, dann wird das wahrscheinlich schnell. Wie viel Pferdabdeckung man dafür braucht, kann ich nicht sagen. Was ich jetzt immer drauf hätte. Gyros. Fischbrötchen. Hä? McDonald's. Kommst du da drauf? Weil da jetzt Leute sind, die Bananen essen oder was? Weiß ich nicht, was die essen. Die essen was. Bananen. Aber die essen, da hab ich Hunger. Bananen haben wir auch zu Hause. Das weiß ich. Aber ich hätte halt Hunger auf Ja, so gegen so ein paar Rips hätte ich jetzt auch nicht einzuwerfen. Aber ich habe ja gestern schon so viel, also überkaloriös gelebt. Muss ich heute vielleicht mal ein bisschen. Und ich habe ja gestern, hatte ich ja wieder den typischen Samstag, ne? Ja, aber du hast heute den typischen Sonntag. Ja, die einen sind im Land der Raketenwürmer und die anderen im Land der Spinnenfäden. Ich weiß noch nicht. Ich habe jetzt noch so ein paar, ich glaube zwei, die Römfolge, dann die Featuring-Folge. Und dann, ja, habe ich vom Kescherball, da habe ich nicht gefragt, ob ich die Antrittsrede verwenden darf. Insofern kann ich die nicht ausstrahlen oder ich müsste jetzt im Nachhinein fragen. Könnte ich ja noch machen, ist ja noch eine Weile hin. Das wäre dann der letzte Teil vom Urlaub, wo ich dann diesen Horror hier vorschalte. Also ob vor den Kascherball, ja, ich weiß es nicht. Muss ja auch irgendwie ein bisschen passen. Aber das hier, das ist ja fast eine eigene Geschichte. Wobei, wenn ich da zusammengeschnitten habe, ist das auch nicht so viel. Das ist ja eigentlich eher so eine halbe Stunde Mimimi. Ich werde eingespinnt. Es ist alles so eklig. Ich bin in diesem draußen. Ja, irgendwie so. Kaum fällt hier irgendwie so ein bisschen das Sonnenlicht so leicht schräg ein, sehe ich hier noch alles Mögliche flattern vor der Brille, an der Kappe. Oh. Oh. Oh. Ja, ich glaube, ich muss mir jetzt erstmal einen Stock suchen. Das ist ja schön, dass wir drüber geredet haben, aber lassen wir mal das Fahrrad durch. Ja, komm, wir müssen ja noch was gucken. Schauen wir mal, ob wir hier noch Flaggen haben. Das wird ja unangenehm. Das ist mir vollkommen wumpf. Na, schmeckt's? Voll dadurch. Ja. Dann Das Gefühl ist es nicht. Nee. Ah, supi, oder? Ja, was willst du sonst machen? Also ich hatte da jetzt keinen Bock. Man bräuchte da demnächst vielleicht mal. Ich überlege, ob ich mir so einen Mini-Freischneider baue. Weißt du, ich nehme einen von den Trekkingstöcken, mache da vorne so einen kleinen Motor drauf. Mit so zwei Fäden, die dann so kreiseln. Und dann kannst du da mit dem hier auch so, aber dann brauchst du nur so gerade vor dich halten und der fräst die ganzen Spinnweben weg. Für Notfall, so als Aufsatz zum Draufstecken. Könnte ich auch als Patent anmelden. Muss man nur aufpassen, der braucht dann so ein ganz dezentes Funksignal in einer bestimmten Frequenz, damit wenn du so ein Pferd in die Nähe von so einem Pferd kommst, was diesen Britzelumhang anhat, dass du dir da keinen holst. Ne? Weil so ein Stock, den nimmt man vorzugsweise ja aus Carbon, damit er leicht ist. Sonst holst du dir irgendwas am Handgelenk. Das ist dann nicht so toll. Aber ich glaube, die Leute da eben haben mich schon für ziemlich bescheuert gehalten. Ne? Na, lass die mal ein paar Meter gehen, dann wissen die schon, warum ich das gemacht habe. Da stellen die dann schon fest. Da ist ein Zaun, ja. Und wo ein Zaun ist, guck mal hier, überall Knospis. Die treiben jetzt alle wieder aus, das ist der Wahnsinn. Als wenn jetzt Frühling wäre. Ne? Jetzt kommst du hier raus, aus dieser Kühle, unten aus der Senke, ein bisschen höher. Und hier ist die Sonne. Ach du Schade. Der Schützenverein begeht Volkstrauertag. Fahne hängt auf Halbmast. Und da drüben, da steht die Musikkapelle ohne Schützen. Ohne Königin und Gott und die Welt. Am Ehrenmal. Pastor, der Trödverein, der Schützenfahne, Jod und die Welt. Fahrräder, schön nebeneinander, weil das dürfen sie ja. Müssen die nicht hintereinander fahren? Doch, ne? Aber das sind ja Hipster. Was hier unten durch Sülztal mit ihren schnellen Fahrrädern und sie fahren nebeneinander. Auf der Gegenseite eine Familie, alle schön hintereinander, aber die, das sind ja hier die Superhelden. Das ist doch nur die 1,50 Meter zu dem ersten Abstand einer. Nee. Aber wenn der einfach rauszackt, da kannst du ja nichts für. 85. Ich muss tanken. Vollbremsung. Ah, E5, super E5, das ist ja schön. Boah, du hast schon die erste Spinne hier drin. Hältst du bitte? Rechts frei. Boah, verarscht. Ja, das ist deine Hüfte, ne? Mal eben für 45 Euro voll gemacht. Das hatten wir auch lange nicht. War ja klar, dass es jetzt mal günstig ist, wenn ich pissen muss wie ein Stier. Das tut mir leid. Eben auf der Hinfahrt war es 1,91. Da habe ich gedacht, das ist mir zu teuer. Aber 85 fand ich jetzt einfach mal gut. Ich war in dem Moment erschrocken. 85! Ich denk so, was? Du fährst doch 70, was willst du von mir? Hier sind schon die ersten Spinnen drin. Ja, ich habe heute Morgen schon eine aus dem Kofferraum geholt. Ja, das ist dieser Altweibersommer. Im November. Ja. Das sind die Spätschlüpfer. Oder die haben auch gedacht, ach, es ist noch warm, als der erste Kokon geschlüpft ist, da legen wir noch mal einen an. Das passt noch bis zum Winter. Ja, da hat ja keiner bewusst damit gerechnet, dass mal Weibersommer wird. Also, und auch temperaturtechnisch gedacht, da ziehen wir ein bisschen raus. Ja, ich meine, du siehst ja, da fahren Leute immer noch mit ihren Cabrios. Dick eingemurmelt Cabrio. Wir haben 17 Grad draußen. Hier im Tal, wo eben 7 waren. Ne? Sind die nicht also mit den Dingenszulassungen bis Oktober? Vielleicht haben die ja den Wagen das ganze Jahr. Vielleicht ist das ja ein Cabrio mit Hardtop. Das ist ja wurscht, da kannst du das ganze Jahr mitfahren. Also musst du nicht offen. Ich meine, mit so einem Lederverdeck oder so, das fände ich dann eher doof. Ne? Wobei ein Arbeitskollege, der hat so einen Mazda MX-5. Auch noch den alten. Doch, weiß ich. Aber der will ja den neueren haben. Hätte ich ihm ja auch vorgeschlagen. Ich meine, das ist einer der günstigsten Sportwagen, die du kaufen kannst, ne? Liegt richtig geil, also ist eigentlich ein super Auto und wird seit, ich glaube, 3 Jahren oder so mit Hardtop auch gebaut. Und ich würde ja, wenn, dann die Hardtop-Variante nehmen. Wobei die halt den Nachteil hat, wie alle Cabrios, in den Kofferraum kriegst du nicht viel rein. Wobei ich jetzt auch bei Heise gelesen habe, es gibt Firmen, die sich darauf spezialisieren, auch zum Teil alte Autos oder so zu elektrifizieren. Und vielleicht sollte ich einfach noch so ein paar Jahre warten mit dem Manta und dann mache ich da ein Elektroauto draus. Das wäre natürlich ultra geil. Weil wenn der den Antritt von einem, yo, bei dem wenigen Gewicht, na gut, der kriegt dann die Akkus in den Kofferraum. Dann hat der richtig Leistung auf der Hinterachse. Dann haben wir einen Autoscooter. Was ist das denn? Da freue ich mich seit 25 Jahren auf Manta fahren und dann kriege ich einen Autoscooter. Wie ein Autoscooter. Wenn du einen Autoscooter willst, dann musst du dir einen Mini kaufen. Das ist ja kein Autoscooter. Mit richtig Druck auf der Hinterachse und ja, das ist hallo. Was ist denn hier schon wieder los? Ein Kind ist heimgekehrt. Kein Geld mehr, oder was? Das will ich aber nicht meinen. Ärger mit der Holden. Fragen über Fragen. Da sitzt du vor dem Rechner und fragst dich, warum kratzt die Brille denn so hinterm Ohr? Du nimmst sie runter und stellst fest, da, wo sich der Bügel normalerweise abgeflacht hinter dem Ohr an den Schädel kuschelt, guckt der Draht raus und das platte Ende ist weg. Ein Stückchen klebt noch hinterm Ohr, während ein größeres unterm Tisch liegt. What the fuck? Dabei gehe ich mit dem Teil doch immer überaus sorgsam um. Nicht ein Kratzer und neulich hatte ich noch die Stege tauschen lassen. Das Ende des anderen Bügels ist vollkommen in Ordnung. Ob's ein Material- oder Produktionsfehler war, kann ich nicht sehen, denn dafür müsste ich die Brille abnehmen und ohne es gucken er mäh. Ich habe die Brille trotzdem abgenommen, nachdem ich mir Heftpflaster besorgt hatte. Damit habe ich das Bügelende umklebt und seitdem habe ich so eine gepflasterte Brille. Wie so ein Nerd. Das passierte auf der Arbeit, gute 2 Stunden, bevor ich die letzte Konserve hochlud. Daheim habe ich dann den Optiker meines Vertrauens angerufen und gefragt, was man da machen könne. In der Regel habe man so Bügelenden da. Da müsse ich vorbeikommen und man könne schauen, was man tun könne. Das klang gut, doch 2023 soll das Jahr des Klotzens sein, nicht des Kleckerns, denn die Brille ist nun schon fast 3 Jahre alt und ich muss seit einer Weile schon den Kopf heben und durch den unteren Rand schauen, um scharf nahe sehen zu können. Ein Wink des Schicksals? Deshalb habe ich direkt einen Termin zur Augenvermessungszwecks Anfertigung einer neuen Brille gemacht, denn sehen ist für mich ein Stück Lebensqualität. Zum Beispiel beim Schrittieren zur altbekannten Krippe. Doch hört selbst. Geht immer noch kaum zu. Es ist Samstag, der 7.1.2023 und wir gehen heute gucken, ob die 3 Köche angekommen sind. Lammragout, ihr versteht? Ochsenzunge? Okay. Ja. Ja, du mich auch. Genau. Ich bin viel zu gut gelaunt, denn es regnet gerade nicht. Und die nächste Woche soll es ja eigentlich durchgehend regnen. Dummerweise auch morgen, deswegen haben wir das wochenendliche Lavalierschritt hier noch auf heute verlegt, den Samstag. Ja, wir hatten heute schon Spaß, beziehungsweise eigentlich fing es gestern schon an, aber das wussten wir noch nicht. Die Holde hat vorgestern Abend die HD-Karte der alten Dame aufgeladen. Das geht ja einfach online, man meldet sich an und rapzapp ist die Sache gegessen. Sollte jedenfalls so sein. Heute Morgen dann kam die alte Dame rüber und meinte, sie hätte schon wieder diese Meldung auf dem Fernseher, dass die Karte ja morgen abläuft. Oha, was mag da schiefgelaufen sein? Ich bin natürlich sofort hilfsbereit hingegangen, habe die Kartendaten aufgerufen und festgestellt, tatsächlich, laut Karteninfo läuft die morgen ab. Und nu? Karte raus, Karte rein. Immer noch so. Die Holde guckt im Netz und stellt fest, nö, also eigentlich müsste alles klar sein, Geld war auch schon abgebucht. Verwunderlich. Ich nochmal Karte rein, Karte raus. Gerät eingeschaltet, Gerät abgeschaltet. Nochmal gewartet, wieder geguckt, es klappte alles nicht. Ein Textmarker auf einem Fahrrad. Aha, Haus ist immer noch hässlich, ne? Ja. Dann hat die Holde versucht, mittels der Daten, die sie hatte, den Impuls zum Aufladen der Karte nochmal zu geben. Mit mäßigem Erfolg, es passierte nämlich nichts. Fein, haben wir uns gedacht. Da gibt es ja auch noch so eine... Was war denn das hier für ein Hund? Das ist ja... Oder meinst du Katze? Eine Katze kackt auf dem Bürgersteig? Nee. Aber das ist ja so eine Wurst. Das hätte ja auch von einer Ratte sein können, so ein Mini-Würstchen. Jetzt klappert hier schon wieder der Kragen von der Jacke. Um 10 Uhr... wählte dann meine Holde die Nummer der Hotline und hatte auch nach ungefähr einer Minute mit Computertelefonat, also da ist ja immer erst so ein KI-Selektierer dran, der einem dann Vorschläge macht, auf welche Taste man am besten drückt, um den richtigen Mitarbeiter oder die richtige Mitarbeiterin zu kriegen. Und das klappte dann auch. Und sie bekam einen der Stimme nach Herren dran, mit einer recht schwer verständlichen Stimme. Er war also relativ leise und es war auch ein eher gebrochenes Deutsch. Nichtsdestotrotz, nach einem Moment hat sie mir dann den Hörer gegeben, weil die technischen Dinge ja eher so meins sind. Und ich habe dem Servicetechniker dann sofort erklärt, dass die Karte nicht im Fernseher, sondern in einem Receiver steckt. Und dieser Receiver mit dem HDMI-Kabel an den Fernseher angeschlossen wurde. Das ist mir hier echt zu viel Verkehr. Ja, das wird jetzt ja wohl nicht alles in dieser... Das ist ja lustig. Wir kommen gerade am Abschussplatz der ehemaligen Bushalle vorbei und just dort hat offensichtlich jemand aufgeräumt. Und ihr kennt ja diese komischen Faltsäcke, die man für die Gartenarbeit nehmen kann. Das ist einfach so ein Zylinder mit Boden und so einem Draht aus Stoff, den man entweder aufhalten kann und dann tut man da sein ganzes Laub oder was man hat rein und kann das tragen. Und just so ein Teil steht jetzt auf dem Abschussplatz und ich tippe 95% aller Kartonagen vom Feuerwerk sind da reingefüllt worden und jetzt steht da eben einsam dieser Sack. Das entsprechende Foto kommt ins Blog. So, zurück zum Telefonat mit dem Servicemitarbeiter in Sachen HD-Karte. Ist HD Plus, ne? In Sachen HD-Plus-Karte. Also er sagte dann ja, schalten Sie mal auf Pro7, habe ich gemacht. Und sehen Sie was? Sag ich, ja, ein Bild. Ja, also keine Nachricht, nee. Sag ich, aber die kommt auch nur einmal, je nachdem. Und die Karteninformation sagt aber, 8.1. läuft die ab. 23, ne? Sollte aber 5.1.24 sein, laut Aufladung. Ja. Ja, ich solle mal im Fernseher aufs Menü gehen. Das war dann der Punkt, da habe ich mich gefragt, warum. Weil im Fernseher sehe ich nichts, weil da ist ja kein CI-Slot drin. Und das habe ich ihm dann auch gesagt, nämlich, dass es ja schön ist, dass ich im Fernseher auf Pro7 schalten soll oder ins Menü gehen oder was auch immer. Das Bild kommt vom Receiver, weil der ist an der Satellitenschüssel angeschlossen und nicht der Fernseher. Ja, ja, ich solle trotzdem mal das Menü. Ich habe dann das Menü gesucht und gab aber alles nichts. Und irgendwann sagte er dann, ja, dann machen Sie mal alles aus und trennen Sie die Geräte vom Netz. Ja, ich habe dann den Hörer daneben gelegt, weil ich brauche dafür beide Hände. Habe dann die Geräte vom Netz getrennt, innerlich bis... Überfahr mich ruhig, du Schwachkopf. Innerlich bis 10 gezählt und die Stecker wieder reingesteckt. Das habe ich ihm dann auch gesagt, nachdem ich den Hörer wieder in der Hand hatte. Meinte also zu ihm, ja, ich habe also die Geräte vom Netz getrennt und wieder eingesteckt. Da wurde der fuchsig und mault mich dann an, ja, dann hätte ich ja schon alles gemacht. Warum ich denn dann anrufen würde? Ich solle doch nicht einen Schritt vor dem anderen machen und nur genau das machen, was er sagt. Ja, ich habe dann so bei mir gedacht, alles klar, mein Freund, aber es wird wahrscheinlich alles nichts helfen, wenn ich die Geräte nicht wieder reinstecke, ne? Ich meine, was hätte ich sonst machen sollen? Weil es sollte ja eigentlich schon im Dümmsten klar sein, dass man auf dem Fernseher nichts sieht, wenn er keinen Strom kriegt. Aber gut, lass den Servicemann mal machen, der kennt sich aus. Jetzt warte ich aber bis im Park, ey, das ist mir hier zu viel Schneiderei. Also sehe ich das richtig, ja? Wenn ein kleines Mädchen pinkeln muss, dann hält man das zum Pissen einfach mitten in der Landschaft in die Büsche. Ohne Büsche, ohne überhaupt irgendeine Abdeckung. Ist ja scheißegal, wer da hingucken kann oder so. Ey, was sind das für Eltern? Ich weiß es nicht. Unglaublich. Egal. Wir sind jetzt am Eingang vom Park. Hier gibt's komische Menschen. Wurscht. Wo war ich? Also, bei dem Herrn mit der HD-Karte. Also, was sagte ich? Der paulte mich also richtig an. Wieso ich halt schon einen Schritt vormachen würde, das hätte er also nicht gesagt. Und ich solle mich doch an die Reihenfolge halten, die er mir vorgibt. Na gut, ich gelobte Besserung und er sagte dann, ich solle das alles wieder anschalten. Das habe ich dann auch gemacht, den Fernseher und den Receiver. Und dann sollte ich auf Pro7 schalten, das habe ich auch getan. Was ich denn sehen würde? Ja, ein Fernsehbild. Ob da eine Nachricht stand? Nee. Und dann soll ich nochmal das Menü von der Karte aufrufen. Und das habe ich dann auch gemacht. Er hat mir also nicht gesagt, wo ich es aufrufen soll. Das war schon gut, das hätte nämlich sonst länger gedauert, weil die ist ja nicht im Fernseher. Oder er ist lernfähig und hat festgestellt, der Junge weiß, wo die Karte ist und wie man drankommt. Auf jeden Fall hatte ich dann das Menü aufgerufen und tatsächlich stand dann da Ablaufdatum, ich glaube 5. oder 4. Ich glaube 4. 4.1.24. Hurra, es hat geklappt. Ja, dann habe ich mich dann vielfach bedankt und... Er hat mir dann noch einen schönen Tag gewünscht und ob ich zufrieden wäre und überhaupt, ob ich noch 30 Sekunden für eine Bewertung hätte. Aber er sagte Bewerbung und ich, was? Bewerbung wie? Ja, tschüss. Legte dann auf, aber dann kam immer noch die Computerdame, die mich dann fragte, wie ich denn zufrieden wäre. Und dann durfte ich das mit Schulnoten benoten in irgendeiner Form. Also es war ganz nett und ich war ja auch zufrieden. Insofern war es dann schön. Jetzt merke ich mir fürs nächste Mal, und deswegen erzähle ich die ganze Geschichte auch. Wo die Bächlein noch rauschen. Deswegen erzähle ich die ganze Geschichte auch. Das nächste Mal nach dem Aufladen die ganze Scheiße einmal vom Strom trennen. Zumindest den Receiver und dann wieder einschalten. Ich meine, da war auch mal sowas vor Jahren, aber ich weiß es nicht mehr so genau. Und ich sehe jetzt schon die fragenden Gesichter der Hörerschaft. Hä? HD? Plus? Fernsehen? Wer guckt denn noch Fernsehen? Vielleicht sogar noch analog? Wieso? Warum? Ja, weil ältere Herrschaften, so wie ich, oder noch ältere Herrschaften, haben noch so ein TV ohne Streamen. Da käme die ältere Dame auch gar nicht mit klar. Und damit die, je nachdem, Unterschichtenfernsehen gucken können, braucht man so ein HD-Plus-Ding. Was mich gewundert hat, wusste ich auch nicht, ARD in HD geht ja ohne, ne? Aber die sind auch öffentlich-rechtlich, glaube ich. Naja, wie auch immer. Vielleicht deswegen so selten auch bei ihr. Ganz viel ARD guckt, mit dem Skispringen und so. Da hat es aber NTV. Ja, da guckt man die Nachrichten. Aha. Okay. Hallo. Ja, nachmittags, wenn ich schon mal rübergehe, dann ist da Alexander Holt. Mhm. oder die Frau Salesch. Also wichtig ist einfach nur, das ist jetzt Service meinerseits, Infowissen weitergeben. Sollte mal jemand bei irgendjemand eine HD-Plus-Karte aufladen wollen, weiß man, wenn es nicht klappt, vielleicht mal Stecker rausziehen. Das liegt vielleicht daran, dass nur, also ich kann mir jetzt vorstellen, dass das daran liegt, wenn man so eine Karte reinschiebt, dann werden die Daten der Karte in den Speicher des Geräts übernommen und dann meint das Gerät, oh jo, das ist halt Ablaufdatum, das passt schon. Und wenn eine Karte noch nicht aktiviert war, dann denkt das Gerät, naja gut, jetzt muss ich erstmal auf Aktivierung warten, weil da fehlt mir im Feld ja noch eine Zahl, also ein Datum. Und ja, wenn es dann schon aktiviert ist, steht da eine Zahl, da wird ja auch nicht überschrieben. Außer vielleicht die im Gerät gespeicherte wird gelöscht, weil das Gerät getrennt wird. Dann braucht es die Info von der Karte oder holt sich die neuesten Informationen direkt über den Sender und schreibt es dann auf die Karte und ins Gerät. Oder es ist gar nicht auf der Karte, sondern wird direkt im Gerät gespeichert. Das müsste man dann mal, vielleicht das Gerät, einfach mal die Karte in ein anderes Gerät schieben. Ja, den Baum, der jetzt letzte Woche noch hier mitten über dem Weg lag, den hat man jetzt zersägt und entfernt. Das ist gut. Allerdings liegen noch eine ganze Menge Holzstücke von diesem morschen Baum hier auf dem Weg, was für Radfahrer eher dämlich ist. Puh. Anstrengend. Wir sind 3 bis 5 Minuten schneller von Kilometer 2 nach Kilometer 3 als sonst. In der Pace. 3 bis 5 Minuten schneller. Normalerweise kriegen wir die 5 Minuten langsamer. Das heißt, wir sind den Berg schneller rauf, oder was? Aha, so fühle ich mich auch. Wir sind in dieser Zeit normalerweise nicht hier oben. So. Ja, dann. Ich wüsste aber auch nicht, warum. Du bist wahnsinnig schnell heute. Ist mir auf dem Falken nicht schon aufgefallen. Ich bin schnell? Ja, am Schulplatz. Ich bin dir kaum hinterhergekommen. Aber du bist doch die Sportliche. Ja, aber ich war heute schon laufen, also spazieren. Ja, siehste. Da liegt es gar nicht dran. Doch, es liegt. Ich sehe Sonntag bist du ja unverbraucht, wenn wir losgehen. Trotzdem sind wir gemeinsam schneller als sonntags, wenn ich auch fitter bin. Okay. Und du meinst, das liegt jetzt an den 3 Gramm, die ich abgenommen habe, oder was? Das ist dein Interpret. In der letzten Konserve erzählte ich ja vom Virtual Cache und der Löschung diverser Logs, die Logbedingungen nicht eingehalten haben. Und tatsächlich schrieb mich dann das eine Team, was Notes unterm Listing hinterlassen hatte. Insbesondere die Note, weswegen ich sie nicht angeschrieben hätte, dann tatsächlich per E-Mail an. Und stellte die Frage nochmal, warum ich auf die Kontaktaufnahme nicht geantwortet habe. Worauf ich dann antwortete, dass das die erste E-Mail wäre, die ich von denen bekommen habe. Und was ich denn für sie tun könne. Ja, und dann kam die nächste E-Mail, weswegen ich denn das Log gelöscht hätte und nicht vorher Kontakt aufgenommen habe. Da habe ich dann einfach nur gesagt, also A, dass ich derartige Logs löschen werde, steht ja im Listing. B, dass die Logbedingungen gar nicht so kompliziert sein könne, weil sehr viele Cacher das ohne Probleme geregelt bekommen haben. Und C, dass die Guideline zwar vor... Jetzt riecht es hier wieder nach... Brennt hier irgendwo der Wald? Hier riecht es nach Feuer. Von wo kommt der Wind? Hier riecht es extrem nach Feuer. Mal gucken, ob wir was sehen. Ich sehe aber keinen Rauch. Siehst du Rauch? Also für mich riecht das wirklich an der Stelle. Jetzt kommt von da. Mal sehen, ob wir von der Kapelle aus was sehen können. Nee, und dann C, das... Die Guideline zwar vorsieht, dass ich als Cache-Owner offenbar falsche Logs und so löschen soll, da stünde aber nichts von Kontaktaufnahme. Ja, darauf habe ich dann keine weitere Antwort bekommen. Stehe ich jetzt auch nicht. Ist doch immer wieder interessant, dass Leute ihre eigenen Pseudo-Regeln noch über die Regeln von Geocaching.com stülpen, aber sie kommen nicht immer damit durch. So. Gerade bin ich jetzt am Johanneskapellchen vorbei, auf dem Weg zur Krippe. Und gleich werde ich wissen, ob die Heiligen Drei Köche angekommen sind oder nicht. Der Wind bläst mir hart entgegen. selber keinen Rauch. Vielleicht hat irgendjemand unten in Vossbruch ein Feuer gemacht gehabt oder so, keine Ahnung. Aber direkt ist nichts zu sehen. Und der nächste rauchende Kamin ist verdammt weit weg, drüben auf dem anderen Hügel, an so einem Pferdehof. Da ist also nichts. Ja, und tatsächlich ist die Dekoration der Krippe geblieben. Es sind keine Heiligen Drei Könige da, auch keine Heiligen Drei Köche, niemand. Allerdings scheinen die zwei Gläser weg zu sein mit den Pilzen. Ich sehe sie nicht mehr. Der Korb ist noch da, der Fahrradreifen ist noch da. Jemand hat den Aschenbecher, ich denke es ist ein Aschenbecher, auf einen Nebentisch zum Stuhl gestellt und das Kackhörnchen liegt immer noch auf dem Tisch. Ja, schade. Da hätte ich mir jetzt echt mehr erwartet. Keine Heiligen Drei Könige, das ist bitter. Sie sind auf dem Weg verschollen, verschütt gegangen. Oder vielleicht, weil zu wenig Leute dran glauben, gibt es sie einfach nicht mehr. Oder sie wurden wie die Apokryphen aus der Bibel gestrichen. Aber es hat ja in letzter Zeit kein Konzil gegeben. Insofern glaube ich das nicht. Obwohl, möglicherweise sind sie ja noch im Vatikan wegen der Beerdigungsfeier vom Ratze. Also, das könnte sein. Und deswegen kommen die dieses Jahr etwas später. Huckelige Verwandtschaft hat sie nicht weggelassen vom Weihnachtstisch. So. Was? Die gehen doch auch nur dahin, um nicht mit der buckligen Verwandtschaft feiern zu müssen. Ah ja, stimmt. Aber wenn das der Grund ist, also... Ja, aber hier gibt es Lammragut, Ochsenzunge. Tack. So sieht also ein Mann aus, der mit einem VW-SUV spazieren geht. Der parkt hier und geht dann spazieren. Leute mit Subaru-SUVs hingegen gehen direkt von zu Hause. Das ist der Unterschied. Jetzt weiß ich's. Dass wir kein VW-SUV haben. Andererseits, ich glaube, diese VW-SUVs brauchen weniger Sprit. Deswegen kann man mit dem mehr fahren. Oh, Angeberin. Die Holde hat 500 Tage in Folge. Sechs, bitte. Was? 506. Stand da nicht 500? Da steht 506. Warum zeigst du mir das dann, wenn das 506 sind? Weil wir vor 6 Tagen nicht unterwegs waren. Guten Tag. Weil du nicht neben mir warst, als das angezeigt wurde. Aha. Ja, was hättest du mir doch sagen können? Nickisse. Und da sind wir spazieren gegangen an dem Tag. Und da habe ich beim Spaziergang nicht mein Ziel erreicht. Bist du später nochmal? Nee, ich war doch nur kurz vor. Dann müsste ich zu Hause ja noch dreimal im Flur lang, da warst du nicht dabei. Ah, schau mal, wie schön der da schwebt, der Vogel. Auf der Stelle. Gleich wird er sich runterstürzen auf eine Maus oder ein anderes Kleingetier. Schön, ne? Der hat's drauf. Ich glaube, too late. Zu spät? Schade. War so ein bisschen wie in der Schlacht von Midway. Erst schwebt er da und schwebt er da. Also sieht ja aus wie gerade Ausflug, ne? Wenn er da so schwebt. Und dann kippt er über den rechten Flügel ab und geht in Sturzflug über. Das ist toll. Vogel, das ist auch schon, das wäre auch noch so ein Ding. Ich habe neulich noch überlegt, wenn man wiedergeboren wird, weißt du, so ein Megalodon oder irgendwie so ein anderes Tiefseetier, was da so mehrere hundert Jahre alt wird. Da kann es dir vollkommen egal sein, was die hier veranstalten. Ne? So Menschen eben mir egal, ich bin in der Tiefsee, alles schick. Ja, das hätte was. Naja, aber wird ja nichts mit Wiedergeburt. Sieht auch so ein bisschen so aus, als hätte man hier oben aufgeräumt. Ne? Mhm. Wir sind jetzt oben auf der Höhenstraße zwischen Lindlar und Vossbruch, da wo ich letzte Woche die Fotos von den Feuerwerksüberresten auf der Straße und im Feld des Landwirts gemacht habe. Und die Sachen sind jetzt weg. Die Frage ist natürlich, wer sie aufgeräumt hat. Ah, hier sind noch Reste. Boah, die ist eh schlecht gelaunt. Nicht so viel wie Wehrcreme. Original, wenn ich hätte, wäre ich das auch. Aha. Moin. Ja, es ist... Ist das nicht eine Öl-in-Wasser-Emulsion? Kleben da so viele Mansis oder was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Keine Ahnung, aber sie kleben da. Ich denke, das sind welche, oder? Ja, keine Ahnung. Hier liegt immer noch ein Kracher, vollkommen durchgeweicht und plattgetreten mit Zündschnur. Und es ist auch noch einiges an Müll am Rand des Feldes, auch ein paar Kleinigkeiten im Feld. So viele? Sag bloß, die hat irgendeiner überall abgepittelt und da reingeklebt. Hatte die mal am Schild da. Ach, dann hat die einer am Schild abgemacht und dann... Vielleicht habe ich die auch selber gehen. Wie, das weißt du nicht mehr? Keine Ahnung. Interessant. Der holden Hände bekleben Bank und Wände. Tralalala, tralalala. Weißt du, was ich viel besser finde? Hier in den Bäumen. Es fällt ja jetzt wieder so auf, wenn man da mal hinguckt. Auf beiden Bäumen ist auf derselben Höhe ein Isolator in den Baum eingewachsen. Der war damals mit Sicherheit irgendwann mal auf Wiesenhöhe. Mann, ich trete extra nicht drauf und du dengelst natürlich voll davor. Mach doch Lärm. Es liegt eine Reisdorf-Flasche im Feld. Ja. Nachbarn fährt auch wahrscheinlich mit den Hunden hier hin, damit er die Kacke nicht aufheben muss. Aber das ist ein entfernter Nachbar, also nicht der unmittelbare Nachbar. Nicht, dass hier falsche Verdächtigungen aufkommen, weil bei uns haben viele Leute Hunde und es sind halt nicht die unmittelbaren. Ne? Wenn das ganz klar ist. Die Schafe sind immer noch voll mit diesem Stroh. Meinst du, er spielt jetzt mit sich Tennis? Das wäre natürlich der Hammer, wenn der eine eigene Ballmaschine hat, ne? Die vom Trainer damals sah anders aus. Es wirkt auch nicht, als hätte er schwer geschleppt, aber so eine Ballmaschine, die muss doch irgendwie Strom haben und wiegt wahrscheinlich auch ein bisschen, ne? Also wenn, dann sind da 10 Bälle drin, da macht es ja nicht viel mit. Ja, waren das Pekinesen oder was? Die sind ja kaum losgegangen, da röcheln, ja, die röcheln ja noch mehr als ich. Das ist ja die Hölle. Hättest dich aber eilen können und draufdrücken. Jetzt ist zu spät. Ja, Vollrot, ne? Aus Köln. Was ist mit ihm? Er muss mit offener Tür fahren, weil er gepupst hat, oder was? Auch lustig, der Mann im Käfer. Geruch her, von den Lampen her und hinten vom Lüftungsgitter her ein 1200er. Anfang der 70er, der Käfer. Und die Motorradsaison hat begonnen. Ja, waren ja halt frühlingshafte Temperaturen, ne? Vielleicht hat ja der Käfer die Züge an den Heizbirnen kaputt. Und der hat das Ding auf Winter eingestellt. Und dann heizt der die ganze Zeit wie blöde. Du kannst es ja nicht abstellen. Weißt du? Und dann macht man halt mal die Tür auf, damit die Hitze raus kann. Die hatten ja bei meinem tatsächlich immer funktioniert. Ihr habt es gehört. Keine Könige, keine Köche, kein Ragout. Wobei, vielleicht waren die ja gar nicht gekommen, um zu bleiben, sondern einfach nur schon wieder weg. Wieso? Hochstapler auf der Flucht. Oder sie hatten ihr erstes Vorsingen als Sternsinger. Man weiß es nicht genau, denn Matthäus erwähnte Weise oder Sterndeuter. Genauer derer drei, wie man im 6. Jahrhundert mutmaßte. Zu Königen wurden die erst im 8. Jahrhundert erklärt und seit 1164 als Heilige in Fragmenten in einem Schrein im Kölner Dom aufbewahrt. Und mit dieser Karriere hätte diese Konserve enden können, wenn... Ja, wenn heute nicht Freitag der 13. wäre. Plötzlich und unerwartet flatterte noch ein unbestätigtes Gerücht ins Studio. Demzufolge soll es eine Tonaufnahme geben, die, mittelfristig vervollständigt, aus ehemals nachhallen könnte, sofern die zwei Protagonisten bei Zeiten die noch fehlende, aber notwendige Exkursion in diesem derzeit unwirtlichen draußen bestanden haben werden. Man beachte die formvollendete Möglichkeitsform in Futur 2. Viel früher, nämlich um genau zu sagen jetzt, endet allerdings diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 124 vom Freitag, den 13.01.2023. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.